Hi, Entschuldigung. Eine kurze Frage. Ja. Weißt du, wo die Spree sich teilt, wo dieses Dreieck hier ist? Die Spree? Ja, genau. Du meinst den Kanal? Ja, genau, wo der Kanal sich teilt. Also wenn du jetzt ist hier... Ist es weiter zurück oder ist es noch in die Richtung? Nee, wenn du jetzt hier runter gehst, ja. Ne? Also hier ist der Landwehrkanal, dann genau. Kommt hier rechts der, der Neuköllner Kanal, ja. Und der Landwehrkanal geht links weiter. Das ja. Ist jetzt hier, wenn du jetzt hier die Straße runter gehst, ungefähr 150 Meter oder so. Echt jetzt? Da ist in der Mitte wie so ein See. Ja, genau. Dann geht, und dann, also der Landwehrkanal kommt so rauf, geht links ja. Weiter und rechts geht der Neuköllner Kanal. Okay, ah, okay. Also das ist so 150 Kanalmeter. Ja. Einfach hier runter, siehst du schon, ist wie so ein See. Ah ja, okay. Ah, das ist mehr in die Richtung. Ja, genau. Wir suchen den, die Loftus Hall. Kennst du das? Die was? Die Loftus Hall. Das ist, glaube ich, auch Maibachufer, wenn man... genau, das ist auf der Seite auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf der rechten Seite, wenn du über also diese Straße hier weitergehst, dann kommt die Panierstraße über die hinweg und da ist es auf der rechten Seite. Ah, okay. Ja, da sind wir zu weit gelaufen. So industrielles ja, ja. Geschichte da, industrielles Gebäude oder so. Alles klar, danke dir. Oh, ahoi.